Tag. Bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen... Nachttaxi. Und wieder sind neue Mädchen gekommen. Hello, I'm Martin. Hi, I'm Adriana, sagt sie lächelnd und gibt mir die Hand. You like sweets? Sie holt aus der Tasche ihres weißen Daunenjäckchens eine Handvoll Karamellbonbons und hält sie mir hin. Oh, danke, das ist lieb. Sie ist schlank und mittelgroß, mit dunklem Haar und einem offenen, klaren Gesicht. Ich lege die Bonbons in die Ablage zwischen den Sitzen. Eins wickle ich aus und stecke es in den Mund. Ich biete ihr dafür ein Eclipse an, das sind diese kleinen Gelatinblättchen, die gleich auf der Zunge zergehen, und man hat nichts im Mund als den reinen Pfefferminzgeschmack. Oh, wo bekommt man die? Ich habe die schon einmal gekostet, aber ich weiß nicht, wo man sie bekommt. Ich kaufe sie immer bei der Tankstelle, sage ich, während ich starte. Wie lange bist du schon in Wien? 2 Wochen. Und? Gefällt's dir? Sie schaut mich an mit ihren großen braunen Augen, dann schaut sie in ihren Schoß und sagt still: Mir gefällt nicht, was ich mache. Und warum machst du das dann? Geld. Na sicher, klar. Und wofür brauchst du das Geld? Ich will eine Wohnung kaufen. Ich habe die Schule für ein Jahr unterbrochen, damit ich Geld für eine Wohnung verdienen kann. Das kann man. Man kann die Schule unterbrechen und dann wieder zurückkommen. Wie alt bist du denn? 18. So wie es auf der Homepage steht. Die meisten, bei denen 18 steht, sind in Wirklichkeit 20, aber ich bin wirklich 18. Du schaust doch nicht aus wie 20. Danke. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du hierher kommen kannst? Woher hast du von der Agentur gewusst? Meine Freundin hat es mir erzählt, die hat mich hergebracht. Und was machst du mit dem Geld? Schickst du es nach Hause? Nein, meine Freundin hebt es für mich auf. Du solltest aufpassen. Es sind schon Mädchen ohne einen Cent wieder nach Hause gefahren. Sie ist meine beste Freundin. Sicher, ich sage ja nichts. Ich sage nicht, dass du ihr nicht vertrauen sollst, aber es kann ja auch ihr etwas zustoßen. Du solltest vorsichtig sein. Wenn du gescheit bist, kannst du schon eine Menge Geld machen hier. Aber du musst aufpassen. Deine Freundin, ist das die Samantha? Die, mit der du auf dem Foto bist? Auf dem Foto sind die beiden Mädchen fast nackt und küssen sich. Es sieht sehr zärtlich aus. Nein, Samantha ist dumm. Ich mag sie nicht. Sie weiß nichts. Sie kann nicht Englisch. Nicht einmal richtig Rumänisch. Wir wohnen nur zusammen. Hast du meine Bilder im Internet gesehen? Ja. Welches gefällt dir am besten? Sie sind alle sehr hübsch. Du kniest in einer Netzstrumpfhose auf dem Bett. Mir gefällt das eine, wo man meine Brüste sieht. Ich mag meine Brüste. Mein Gesicht mag ich nicht. Ich wollte, ich hätte die Bilder auf Papier gedruckt. Ich war vorher bei einer anderen Agentur, bei Mirage Escort, aber dort haben sie nicht so gute Fotos gemacht. Der Chef hat mich 2 Stunden lang fotografiert und kein Bild war gut. Aber Yolanta hat gute Bilder von mir gemacht. Ja, sie ist ganz gut. Wie gefällt sie dir sonst, unsere Chefin? Ich glaube, sie ist nett. Kannst du bei einer Tankstelle stehen bleiben? Ich habe kein Guthaben mehr. Hinterher, okay? Wir sind gleich da. Ich sehe ihr zu, wie sie klingelt, wie sie den Kopf zur Gegensprechanlage neigt. Sie könnte jetzt wirklich gerade von der Schule heimkommen, in ihren weißen Jeans, weißem Jäckchen. Mutti stellt gerade eine Tiefkühlpizza in die Mikrowelle. Dann verschwindet ihre schmale Gestalt in der Tür. Bevor ich noch den Startschlüssel umdrehen kann, läutet das Handy. Sind in den 18. Heute hat sie enge Khaki-Jeans an, ganz tief auf Hüfte geschnitten. Und dazu ein rosa Topf, bauchfrei. Und Armani-Sonnenbrillen. Sie ist ganz verschlafen und raunzt komisch. Ich will Kaffee. Bei der Tankstelle hole ich ihr einen Kaffee aus dem Automaten. Und einen Eiskaffee in der Dose für hinterher. Pass auf, schau mich an, sagt sie. Sie nimmt die Armani-Sonnenbrille runter. Na Wahnsinn, ich hab immer gewusst, du bist der Teufel. Ist ein Wahnsinn, gell? Schaut gut aus. Kontaktlinse. Cindys Pupillen sind senkrechte, gelb umrandete Schlitze. Alligatoraugen. Na, der Kunde wird sich fürchten vor dir. Aber na, war ich gestern auch schon so bei Kunde. Sie grinst sich eins und klimpert mit den Wimpern. Nächsten Monat lasse ich wieder meine Lippen aufspritzen. Man sieht gar nichts mehr. Du, gestern habe ich gekriegt 120 Euro Trinkgeld. Waren wir auswärts in Baden. Elfi war meine Chauffeur. Na, wie ich gehe in Auto, ich zähle Geld, sehe ich, er hat mir gegeben zu viel. Sag ich, müssen wir zurückfahren, du hast mir gegeben zu viel. Aber er ist schon gut. Na, ist doch super. 120 Trinkgeld und gute Sex. Habe ich gehabt 4-mal Orgasmus. Eine schöne Mann. Aber wie ich reinkomme, habe ich Schock. Weil, schaut er ungefähr aus wie meine Verlobte. Sagt er, hallo, komm rein. Und ich denke, was ist das? Gibt's von meiner Peter noch eine Bruder? Aber gute Sex. Ich sag zu Elfi, bitte, ich will noch einmal, ich will wieder zurück, hat sie so gelacht. 4-mal, musst dir vorstellen, 4-mal. Aber nachher dafür eine Arschloch. 2 Stunden und er, bum, bum, bum, bum, weißt du, wie tut weh? Und so eine Schwanz. Ich sag ihm, hör auf, du tust mir weh, aber er, das muss sein, Schmerz gehört dazu. So ein Arschloch. Sag ich, Gummi ist kaputt, aber er, macht nix. 3-mal, ich hab aufgehört, weißt du, wie weh tut? Einmal, ich sitze im Büro so, weil das Arschloch mich hat so wehgetan, mit meiner Hand so, weil ich nicht kann mich bewegen. Sie dreht das Radio so laut auf, dass mir die Ohren wehtun und shakt mit. Und ich sag, ab geht die Party und die Party geht ab. Ich sag, hey, ab in den Süden, der Sonne hinterher und so weiter. Hey, oh, was geht, der Sonne hinterher, hey, oh, was geht. Wenn sie auf Energy etwas spielen, was sie für die Donauinsel einstudiert hat, dann tanzt sie es mir immer vor mit Armen, Kopf und Oberkörper und hüpft mit ihrem kleinen Hintern auf dem Sitz herum. Der Nachmittagsstau hat noch nicht begonnen, also bin ich rechtzeitig wieder im 3. Bezirk, um Adriana abzuholen. Gerade als ich mich einparke, klingelt sie. Hi, I'm finished. Okay, I'm here. Zu diesem Kunden möchte ich nicht mehr gehen, sagt Adriana. Warum denn nicht? Er war nicht sauber. Ja, Mist, solche schick ruhig unter die Dusche. Oder wenn du es nett machen willst, dann sagst du, du willst mit ihm unter die Dusche gehen, dann wascht ihr euch gegenseitig. Die meisten mögen solche Duschspielchen und du hast einen gewaschenen Kunden. Und für den Notfall nimm dir Erfrischungstüchlein mit. Wenn man etwas nicht tun möchte, muss man es vorher sagen? Ja, sage ich. Du hast den Fragebogen ausgefüllt, nicht wahr? Die Telefonistin hat eine Liste, wo steht, welcher Service du anbietest. Und das verspricht sie natürlich den Kunden. Und wenn du es dann nicht machst, gibt es Ärger. Wenn du was nicht machen willst, dann lass es aus der Liste streichen. Ich will nicht mehr Französisch ohne machen. Schau, es ist so. Du musst das nicht machen. Aber ich sage dir, was sie dir sagen werden. Sie werden sagen, alle Mädchen machen es. Und die meisten Kunden wollen es, außer sie sind besonders geizig. Sie werden sagen, du musst es nicht machen, aber du wirst nicht viele Jobs haben, wenn du es nicht machst. Sie zwingen dich nicht wirklich zu etwas in dieser Agentur. Sie sagen dir nur, wenn du das und das machst, kriegst du viele Jobs und kannst viel Geld verdienen. Aber sie können mich nicht zwingen. Nein, sie zwingen dich nicht. Aber manche Mädchen werden von ihrem Fisch gezwungen, Sachen zu machen, die sie nicht machen wollen. Die müssen dann zum Beispiel ohne ficken, weil sie damit mehr verdienen. Sie ist zusammengezuckt, wie ich Fuck gesagt habe. Darum habe ich das Wort dann nicht mehr verwendet. Ja, ich weiß. Können wir zu einer Tankstelle fahren? Bitte. Sie singt es richtig, please, und lächelt mich an. Ich fahre über die Salztorbrücke und zur BP am Quai. Willst du etwas? Fragt sie mich. Ich schüttle den Kopf, danke. Sie kommt mit einer Handywertkarte und einer riesigen Schnitzelsemmel zurück. Ich wundere mich immer, was diese Mädchen essen können. Willst du? Ich muss abbeißen. Dann tippt sie den Aufladecode in ihr Handy. Ich habe nur eine 20-Euro-Karte gekauft, denn wenn ich eine um 40 kaufe, ist sie genauso schnell weg. Ich rufe meinen Freund an in Rumänien, das ist teuer, aber ich muss ihn einfach hören. Weiß dein Freund, was du machst? Sie schüttelt den Kopf. Was sagst du ihm? Dass ich in einem Restaurant Teller wasche. Sie wählt die Nummer und stößt mit ihrer Piepsstimme heraus. Tschüss. Sie flötet, zirpt und singt ins Telefon wie eine kleine Nachtigall. Ich habe nur einmal eine gehört, vor vielen Jahren, aber es hat sich mir eingeprägt, wie sich lustige Trille und klagende Flötentöne und munteres Gezwitscher ganz unvermittelt ablösen. Und genauso klingt Adrianus Geplauder. Ich höre Eclipse und Benziner. Dann erzählt sie mir anscheinend gerade, dass man die Eclipse an der Tankstelle kriegt. Und der Rest wird genauso wichtig sein. Und zwischendurch seufzt sie immer wieder mit ersterbender Stimme. Te jubesk. Es ist nicht so leicht, etwas, was man nur gehört hat, im Wörterbuch nachzuschlagen. Ich habe zuerst Besk gesucht, aber so ein Wort gibt es nicht, auch nicht Teju. Ich habe nachgeschaut, was Lieben heißt. Lieben heißt you be, und die erste Person Singular von Verben auf I wird mit Esk gebildet. Und Te heißt dich. Und jedes Gespräch endet so Pussy, Pussy, Pussy, Pussy, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Pussy. Und dabei küsst sie das Telefon und drückt es an sich. In Rumänien sagen sie auch Pussy. Danach führt sie mir die verschiedenen Klingeltöne auf ihrem Handy vor. Ich habe einen für Familie, einen für Freunde, einen für Kollegen, einen für Geschäftspartner und so weiter. Und das ist deiner. Sie klingelt mir meinen Klingelton vor. Ich habe eine Gruppe ganz für mich allein. Ja, ich weiß nicht, in welche Gruppe ich dich tun soll. Trag mich unter Freunde ein, sage ich. Bevor sie ausgestiegen ist, hat sie mir einen kleinen orangen Stein gezeigt, so einen Halbedelstein. Ich weiß die Bezeichnung nicht. Willst du ihn haben? Ich habe genickt. Aber du darfst ihn nicht verlieren. Den Stein habe ich in meine Geldbörse getan. Ich habe dann noch nachgeschaut, in welches Haus sie hineingeht. Herbststraße 42 hat sie als Adresse angegeben. Aber sie ist um die Ecke bei Fröbelgasse 6 hineingegangen. Danach habe ich Cindy nach Hause gebracht. Mi bumst keiner zweimal in 2 Stunden, weil ich kann Deutsch reden. Der hat mir 4 Minuten gebumst. Der hat keine Freundin, schon 1,5 Jahre, und der will nur reden. War ich auf Job mit Corinna, und der Kunde hat wollen zuschauen, aber haben wir keine Lust gehabt, dass wir was machen. Er gesagt, er schlägt uns. Okay, wir machen. Dann, er ist nach hinten gegangen, damit er sieht, und er ist vom Bett gefallen. Und hat mich mit Fuß getroffen bei Kind, dass ich bin Knockout gewesen. Lustige Sachen erlebt man schon in dem Beruf. Elfi hat so gelacht. Halbe Stunde hat gelacht mit Stimme. Oder wie ich erzählt habe von gestern, von dem, wo ich gehabt habe, 4-mal Orgasmus. Sie hat gesagt, ich will auch dorthin. Die Elfi hat später erzählt, dass die Cindy geschrien hat. Das war der Fick meines Lebens. Das nächste waren 2 Jobs mit Betsy. Die Betsy wird von Tag zu Tag blasser und fetter. Sie ist eines von unseren Ohne-Girls. Sissi preist sie am Telefon immer noch als hübsche, schlanke, dunkelhaarige mit einem süßen Stehbusen an. Aber das war einmal. Die Fotos auf der Homepage sind vielleicht 3 Monate alt, da gucken ihre Brüstchen noch frech nach oben, wenn sie auch um die Hüften schon ein bisschen breiter ist. Auf den Fotos, die Jolanta für Salzburg gemacht hat, der Gerd wird bald mit ein paar Mädchen auf eine Woche nach Salzburg fahren, probeweise. Vielleicht macht die Jolanta da eine Filiale auf. Da hängen ihre Brüste schwer herunter und die Hüften gehen ins Rubensafte. Wenn ich sie begrüße, leuchtet immer noch so ein liebes, spitzbübisches Lächeln auf. Aber dann sitzt sie meistens apathisch neben mir, ohne etwas zu sagen. Und an der Tankstelle kauft sie sich Bonbons und Chips und Erdnusslocken und Zigeunerräder und stopft sich damit voll. Ihr 2. Job ist im Grand Hotel gewesen. Sie hat dann angerufen, sie bleibt bis zum nächsten Tag. Ich bin in die Agentur gefahren zum Abrechnen. Als ich ins Büro gekommen bin, hat Vera gerade mit Betsy telefoniert. Der Kunde will morgen zahlen, hat sie zu Jolanta gesagt. Sowas gibt's nicht normalerweise. Nur gegen Vorauskasse, das ist die Regel. Er sagt, er hat jetzt kein Bargeld bei sich und seine Bankomatkarte geht nicht. Er geht morgen auf die Bank und dann zahlt er. Die Betsy war schon einmal bei dem, hat die Jolanta gesagt. Ja, letzte Woche, 14 Stunden. Und da hat er doch gezahlt, nicht wahr? Ja, ja, und er war dann noch mit ihr einkaufen für 3000 Euro Klamotten. Jolanta hat derweil die Homepage angeschaut von der Immobilienfirma, die dem Kunden gehört. Da waren zwei Schlösser zum Verkauf angeboten und die Villa direkt neben dem Schloss Schönbrunn und noch ein paar so Millionen Dinger. Na, dann soll sie halt dort bleiben, der wird schon zahlen. Die Vera hat auf dem Tischrechner herumgeklopft. Na, für 16 Stunden sind es immerhin 1980 Euro. Na gut, soll er morgen zahlen, hat die Jolanta gesagt. Und die Vera hat es der Betsy weitergesagt. Das meiste, was ich gekriegt habe für eine Nacht, hat die Jolanta erzählt, waren einmal 136.000 Schilling, fast 10.000 Euro. Oder einmal, da habe ich mich benommen wie ein Schwein. Kennst du meinen goldenen Fisch, den großen? Den habe ich von einem Kunden gekriegt, 34.000 Schilling. Habe ich mir von einer Cousine eine ganz dicke Goldkette ausgeborgt und habe ich dazu getragen. Sagt der, ich hätte dir eh eine Kette auch gegeben, sag ich. Na ja, jetzt habe ich schon gekauft, 22.000. Aber wenn du nicht zahlen willst? Nein, nein, morgen überweise ich dir. Na, habe ich die Kette zurückgegeben, weil die schaut ja scheiße aus, so dick. Und das Geld habe ich gehabt. Und einmal, da war ein Stammkunde, der hat mir 100.000 geborgt. Und ich hätte ihm auch zurückgegeben. 50.000 habe ich ihm schon zurückgegeben gehabt. Und den habe ich einmal erwischt, wie er eine Transe gefickt hat, was bei mir im Studio gearbeitet hat. Er hat gesagt, er hat nicht gewusst, dass es ein Mann ist. Erst bitte, wenn du die Eier in der Hand hast, wirst du nicht wissen, dass das ein Mann ist. Und da habe ich mir gedacht, bitte, wenn du mich so verletzt hast, kriegst du dein Geld nicht wieder. Bitte, ich bin mit dem nach Italien gefahren zum Selbstkostenpreis. Nur was ich Verdienstausfall gehabt habe, ich glaube 5.000 Schilling am Tag. Und dann macht er sowas. Mir hat's so gegraust vor ihm, dass ich gesagt habe, nein, du nicht. Dann ist der Gerd hereingekommen. Na, warst du im Swingerclub gestern? Fragte ihn die Jolanta. Wie war's denn? Hast du auch was abgekriegt oder nur die Sabrina? Na weißt du, bei einem Verhältnis von 25 zu 4, 25 Männer und 4 Frauen. Ach so, bist du dann überhaupt drankommen bei der Sabrina? Alle haben gelacht. Hast Schlange stehen müssen, setzte Jolanta noch nach. Noch mehr Gelächter. Der Gerd versucht Boden wettzumachen. Na, da war ein Pärchen, mit denen treffen wir uns vielleicht die Wochen. Der Gerd ist wirklich der treue Ritter von der Jolanta, aber sie macht sich nichts draus, ihn vor allem bloßzustellen. Und? Hast du die Frau ausgesucht oder die Sabrina? Ich habe dann noch einen halben Job bekommen. Die Pia auch noch hinbringen zum Herrn Bauernfeind ins Grand Hotel. In der Früh habe ich im Büro angerufen und gefragt, was mit den beiden im Grand Hotel ist. Jacqueline war dran, die den Nachtdienst gemacht hat. Sie hat in der Liste nachgesehen und hat gesagt, ja, die werden in einer halben Stunde fertig. Also bin ich zum Grand Hotel gefahren. Vom Chaosplatz aus habe ich die Betsy angerufen und gesagt, dass ich gleich da bin. No, we stay longer, we stay 12 o'clock, sagt sie. Na wunderbar. Ich frage sie, warum sie nicht vorher angerufen hat, aber er hatte sich gerade erst überlegt, sagt sie. So ist das oft. Mein erster Job ist dann gewesen, die Samantha in die Wohnung bringen. An der Pinnwand war ein Zettel. Adriana und Samantha sollen dringend ihren Pass mitbringen. Ich habe dann die Samantha nach Hause gebracht. Ich bin gleich bei ihrer wirklichen Adresse stehen geblieben und habe zu ihr gesagt, I come with you, I must see your passport. Ich habe sehen wollen, wie die Mädchen leben und ob da jemand ist, der auf sie aufpasst. Die Samantha hat nicht gewusst, wie sie verhindern soll, dass ich einfach neben ihr ins Haus reingehe. Sie hat keinen Schlüssel mitgehabt, sie hat läuten müssen. Pöllinger ist auf dem Klingelknopf gestanden. Ich bin ihr in die Wohnung nachgegangen bis ins Wohnzimmer, dann ist die Samantha in einer Tür verschwunden. Es hat ganz nett ausgesehen, modern eingerichtet. Ein Mädchen, das ich nicht gekannt habe, ist gerade verschlafen aus einem Zimmer herausgeschlurft und hat mich erstaunt angesehen. Dann ist ein anderes, zierliches Mädchen von vielleicht 27 Jahren gekommen, in einem roten Overall. »Was ist los? Gibt's ein Problem?« hat sie auf Deutsch gesagt. »Ich muss die Pässe von der Adriana und der Samantha kontrollieren«, habe ich gesagt. »Die Jolanta braucht die Passnummern.« Das geht jetzt nicht. Ich war heute mit Sie auf Bezirksamt Meldezettel machen und Pässe sind noch dort. Ich schicke heute Nachmittag. Na gut, ich werde es ausrichten. So habe ich wenigstens einmal eine Zuhälterin gesehen. Kein Bezirksamt behält den Pass da. Den Meldezettel hat man in 5 Minuten, wenn man erst mal drangekommen ist. Danach habe ich die Mädchen im Grand Hotel angerufen, ob es bei 12 Uhr bleibt. Er ist gerade weggegangen, Geld holen, hat die Pia gesagt. Er kommt um 1. Kurz vor 1 hat mich dann die Vera angerufen. Holst du bitte die Mädchen vom Grand Hotel ab? Der Bauernfeind hat gerade angerufen, er ist jetzt verhindert. Wir sollen die Mädchen um 5 wieder hinbringen, dann wird er zahlen und mit ihnen einkaufen gehen. Na, ich bin gespannt, habe ich gesagt. Ich bin zu den Mädchen hingefahren, aber sie haben gesagt, ich soll zu ihnen raufkommen. Sie wollen da bleiben, bis er zurückkommt. Sie wollen nicht weggehen ohne Geld. Ich bin auf Zimmer 211 gegangen und da sind sie gesessen in den flauschigen Hotelbademänteln, in den Barocksesseln mit den vergoldeten Füßen und der imitierten Petit-Point-Polsterung, haben geraucht und Coca-Cola getrunken und auf dem riesigen Breitwandfernseher irgendeine Soap angeschaut. Ich habe ein Cola mit ihnen getrunken und habe gesagt, ich komme um 5 wieder und dann werden wir sehen, wie wir zu dem Geld kommen. Die Jolanta kann leicht sagen, ihr sollt ihm vertrauen, sie riskiert ja nichts. Wenn er zahlt, kassiert sie mit, und wenn er nicht zahlt, habt nur ihr eure Zeit verschwendet. Ein paar Klamotten von ihm sind an den Kleiderbügeln gehängt, ziemlich modisches Zeug für einen alten Herrn. Aber nichts, was 5.700 Euro wert gewesen wäre. So viel war er bis dahin schon schuldig. Um 4 hat die Vera dann angerufen, dass ich die Mädchen jetzt abholen soll. Der Bauernfeind hat überraschend nach Graz müssen, er kommt morgen früh wieder. Aber da habe ich gerade die Silvana ganz draußen in Neuwaldeck abgesetzt gehabt, und um die Uhrzeit hätte ich es nie in einer Stunde zum Grauhotel und wieder zurückgeschafft. Also hat der Miroslav sie abgeholt. Die Silvana hat dann noch einen Job in der Wohnung gehabt. So bin ich gerade im Büro gesessen, als die Vera ein SMS gekriegt hat. »Wer ist Nathalie?« hat sie gefragt. »Das ist doch der Fisch von der Adriana und der Samantha«, sagte Jolanta. »Ach so. Die schickt ein SMS mit den Passnummern von den beiden.« »Gut«, hat die Jolanta gesagt, »trag's in ihre Verträge ein.«